Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. I made a promise yesterday. Ich habe gestern ein Versprechen gegeben. I said that tomorrow we will continue with a really good advice. Ich sagte, wir werden heute mit einem wirklich guten Ratschlag weitermachen. This is a good advice that actually the book of Proverbs gives several times. Es ist ein guter Ratschlag, den auch das Buch der Sprüche mehrere Male gibt. Just uses a little different words. Es benutzt nur ein wenig andere Worte. Here the Apostle Paul says, evil companions will corrupt good morals and character. Der Apostel Paulus sagt hier, böse Weggefährten verderben gute Sitten und Charakter. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Paul is saying to them right after he's confronted them so much. Paulus sagt ihnen, nachdem er sie so oft damit konfrontiert hat, that the reason why they've been so corrupted is because they've had the wrong companions. Dass der Grund, warum sie so verdorben sind, darin liegt, dass sie falsche Gefährten haben. Paul already told them this in different Bible verse. Paulus hat ihnen das schon in einem anderen Bibelvers mitgeteilt. In the same letter. Im selben Brief. You have to put away people with a bad moral character. Sie müssen Menschen mit schlechter Moral und schlechtem Charakter wegschicken. Who live in the sin and refuse to let it go. Menschen, die in ihren Sünden leben und sich weigern, sie loszulassen. There he tells them, dort sagt er, that a little leaven leavens the whole lump. Dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Here he's telling them, hier sagt er ihnen, that evil companions, they were going to corrupt your good morals and company. Dass böse Gefährten sogar ihre gute Moral und ihren Charakter verderben werden. So what happened in Corinth? Was ist also in Korinth passiert? They've allowed people who are very bad companions to sneak inside of the church. Sie haben es zugelassen, dass sich Leute in die Gemeinde einschleichen, die sehr schlechte Gefährten sind. And they fooled themselves. Sie haben sich selbst etwas vorgemacht. Thinking that you can be in the company of those companions. Indem sie dachten, dass sie in der Gesellschaft dieser Gefährten sein können. And it's not going to affect you. Ohne dass es sie beeinflusst. So look, I'm not saying, and Paul actually said the same thing in 1 Corinthians 5. Ich sage nicht, und auch Paulus erwähnt das gleiche in 1. Korinther 5. That he's not talking about the world. Da spricht er nicht über die Welt. Paul said, what does the world have with us? Paulus sagt, was hat die Welt mit uns zu tun? So we live in this world, but we're not from the system of this world. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dem System dieser Welt. But don't fool yourselves, my friend, like Paul says, stop fooling yourself. Aber macht euch nichts vor, meine Freunde, wie Paulus sagt, hört auf, euch etwas vorzumachen. If we live and walk and fellowship with wrong companions, wenn wir mit falschen Gefährten leben, wandeln und Gemeinschaft haben, it will corrupt our good morals and our character. Wird das unsere gute Moral und unseren Charakter verderben? And that's what the Corinthians did not watch. Darauf haben die Korinther nicht geachtet. I will give you an example from my own life, how I lived it. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, so wie ich das lebe. For instance. Zum Beispiel. When I understood that it's a very serious thing to believe in divine healing. Als ich verstanden habe, dass es eine sehr ernste Sache ist, an göttliche Heilung zu glauben. And unless we are constantly proactive and intentional. Und wenn wir nicht ständig proaktiv und absichtlich handeln, we are not going to walk in the supernatural. Werden wir nicht im Übernatürlichen wandeln. Because the whole system of this world is against it. Denn das ganze System dieser Welt ist dagegen. Plus the major part of the Christian world, außerdem hat ein großer Teil der christlichen Welt, has built the doctrine about the supernatural, explaining why the miracles don't happen. Eine Doktrin über das Übernatürliche erstellt, um zu erklären, warum die Wunder nicht geschehen. So I realized that I have to be very careful who I will be in companionship with. Ich habe also erkannt, dass ich sehr vorsichtig sein muss, mit wem ich Umgang pflege. In the beginning, when I was young and when I began to really push into this, zu Beginn, als ich jung war und ich anfing, wirklich in diese Richtung zu gehen, when I decided to study the Bible carefully and to pursue this way of the supernatural, als ich beschloss, die Bibel sorgfältig zu studieren und diesem Weg des Übernatürlichen zu folgen, then I realized, merkte ich, very quick there were a lot of pastors and leaders who wanted to discuss this with me. sehr schnell, dass es viele Pastoren und Leiter gab, die mit mir darüber diskutieren wollten. I love discussions. Ich liebe Diskussionen. I was never afraid of a good theological or spiritual discussion or debate. Ich hatte nie Angst vor einer guten theologischen oder geistlichen Diskussion oder Debatte. Even when I was very young. Selbst als ich noch sehr jung war. In fact, I like to discuss things with people who really challenged me in my beliefs. Vielmehr diskutierte ich gerne mit Menschen, die mich in meinem Glauben regelrecht herausforderten. But I realized very soon. Ich habe jedoch sehr bald gemerkt, that if I enter into discussions of people who try to convince me why it is wrong to believe that Jesus always wants to heal. Dass, wenn ich mich auf Diskussionen mit Leuten einlasse, die versuchen, mich davon zu überzeugen, warum es falsch ist zu glauben, dass Jesus immer heilen will, this is going to corrupt my own good morals and character in that aspect. Dies meine eigene gute Moral und meinen Charakter in dieser Hinsicht ungünstig beeinflusst. So I made a decision for which I was criticized many times. Deshalb traf ich eine Entscheidung, für die ich sehr oft kritisiert wurde. That I will not enter a debate with anybody who wants to convince me that Jesus doesn't want to heal always. Ich werde mich auf keine Diskussion mit jemandem einlassen, der mich davon überzeugen will, dass Jesus nicht immer heilen will. I will enter any debate if Christians want to learn. Ich werde mich auf jede Debatte einlassen, wenn Christen lernen wollen. But anybody who tries to prove to me from the Bible that it could be God's will not to heal, I leave the room. Wann auch immer jemand versucht, mir anhand der Bibel zu beweisen, dass es Gottes Wille sein könnte, nicht zu heilen, verlasse ich aber den Raum. So people called me a coward. Die Leute nannten mich einen Feigling. People called me, I'm not willing to defend what I believe. Sie meinten, ich sei nicht bereit, meinen Glauben zu verteidigen. I've left many places saying, I'm sorry, I'm out of here. Ich habe viele Orte verlassen und gesagt, es tut mir leid, ich bin weg. You know why? Weißt du warum? Because it's a such a deep truth. Weil es eine so tiefe Wahrheit ist. Evil companions will corrupt your own good morals and character. Schlechte Gefährten werden deine eigene gute Moral und deinen Charakter verderben. Do you know how many young people have tried to convince me? Weißt du, wie viele junge Menschen versucht haben, mich davon zu überzeugen? It's okay to marry to a non-Christian. They will bring them to Christ. Dass es in Ordnung ist, einen Nicht-Christen zu heiraten, sie werden sie zu Christus bringen. In hundreds of situations. In Hunderten von Situationen. I don't remember one where it really worked. Kann ich mich an keine einzige erinnern, in der es wirklich funktioniert hat. Let me tell you something. Ich sage dir etwas. If you are standing on top of a table, wenn du auf einem Tisch stehst and somebody is standing on the floor, und jemand auf dem Boden steht and you are trying to pull them up and they are trying to pull you down, und du versuchst, ihn hochzuziehen und er versucht, dich herunterzuziehen, what do you think who's gonna win? Was glaubst du, wer gewinnen wird? Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.